Es wünsche sich die Welt, was Fleisch und Blute wohlgefällt. Nur eins, eins bitt ich von dem Herr, dies eine hätt ich gern, dass Jesus, meine Freude, mein treuer Hirt, mein Trost und Heil und meiner Seelen bestes Teil, mich als ein Schäflein seiner Weide auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse und nimmermehr aus seinen Armen lasse. Sein guter Geist, der mir den Weg zum Leben weist, regier und führe.